Wenn die Dunkelheit erwacht, zieh ich durch die große Stadt. Einsam halt mein Schritt, es geht niemand mit mir mit durch die menschenleeren Straßen. So geh ich allein und frage mich, gibt's ein Herz, das mich vermisst? Und wo ist der Mensch, der zu mir hält? Du hast Freud und Leid gebracht, doch die Nacht, sie wird vergehen. Melodie der Nacht, wenn ein neuer Tag erwacht, wird dein Klang im Wind verwehen. So geh ich allein und frage mich, gibt's ein Herz, das mich vermisst? Und wo ist der Mensch, der zu mir hält, der genau wie ich einsam ist? Melodie der Nacht, du hast Freud und Leid gebracht, doch die Nacht, sie wird vergehen. Melodie der Nacht, wenn ein neuer Tag erwacht, wird dein Klang im Wind verwehen.